König Ödipus. Zweite Hauptszene. Kreon, der Chor. Kreon. Mit Schmerz und Unmut hör ich, daß Ödipus, der König, wider mich ein schrecklich Wort gesprochen habe. Meint er, daß ich treulos in diesem Wirrsal von ihm abgefallen, ja, daß ich wider ihn Verrat gesponnen? Dann wehe, möge bald ein früher Tod aus dieser Schmach und Schande mich erretten. Aus dieser Schmach, ein Fluch des Vaterlandes, ein Greuel der Freunde elend leben müssen. Chorführer, bedenke, daß im Zorn der König sprach, nicht ruhig überlegend. Kreon, und weswegen beschuldigt er den Seher, daß er lüge, um mir zu dienen? Chorführer, wohl ward es gesagt, doch weiß ich nicht, aus welchem Grunde. Kreon, ha, mit offnem Auge, offner Stirne, ward die fürchterliche Schmähung ausgesprochen. Chorführer, was Herrscher tun, das wag ich nicht zu sehen, doch sieh, dort tritt er selbst aus dem Palaste. Ödipus, Kreon, der Chor. Ödipus, du, Kreon, hier? Du wagst mit frecher Stirn der Schwelle meines Hauses noch zu nahen? Du, des Erschlagenen entlarvter Mörder und meiner Krone offenkundiger Räuber? Wohlan denn, bei den Göttern, rede, wann hab ich mich feig und töricht dir gezeigt, daß du zu dieser Tat den Mut gefaßt, nicht fürchtend, daß ich den Verrat entdeckte, der mich umschlich und ihn vereitelte? Du bist der Tor, der ohne Volk und Freunde die Hand nach einer Krone ausgestreckt, die Macht und Ansehen nur erringen kann. Kreon, weißt du, was sich gebührt? Auf deine Klage vernimm, was ich entgegne, dann erst richte. Ödipus, ja, du verstehst zu reden, doch ich bin ein schlechter Hörer, weil ich dich durchschaut als Feind und als Verräter wider mich. Kreon, darüber eben sollst du mich vernehmen. Ödipus, darüber eben schweige, leugne nicht. Kreon, du irrst, wenn du Vernunft entblößten Zorn und Eigensinn für heilsam dir erachtest. Ödipus, du irrst, wenn du vermeinst, du könnest straflos an dem verwandten schnöden Frevel üben. Kreon, wie du, so sag auch ich, doch zeige mir, worin ich wider dich gefrevelt habe. Ödipus, warst du's, warst du es nicht, der mich beredet, nach jenem heiligen Seher auszusenden? Kreon, auch jetzt noch wüsst ich keinen bessern Rat. Ödipus, wie lange ist es her, daß König Laios? Kreon, was tat? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ödipus, spurlos verschwunden ist durch Mörderhand. Kreon, schon viele Jahre sind seitdem vergangen. Ödipus, und übte damals dieser Seher schon die Kunst? Kreon, so weise und geehrt wie jetzt. Ödipus. Nun, hat er damals mich genannt als Mörder? Kreon. Niemals und nirgends, dass ich es gehört. Ödipus. Und habt ihr nach dem Mörder nicht geforscht? Kreon. Gewiss, doch nichts entdeckt. Ödipus. Und jener schwieg? Warum? Kreon. Ich weiß es nicht. Ödipus. Doch weißt du dies, warum er heut gesprochen, heut wie damals hätt er des Laios Mörder nicht genannt, wenn er mit dir sich nicht verbündet hätte, um mich zu stürzen. Kreon. Weiß ich doch nur erst durch dich, was jener sagte, aber nun vergönne mir zu fragen. Ödipus. Immerhin, und überführe mich, wenn du's vermagst. Kreon. Bist du der Gatte meiner Schwester nicht? Ödipus. Ich meine, Kreon, teilst die Herrschaft, teilst den Thron mit ihr? Ödipus. Ich schaffe gern, was sie begehrt. Kreon. Und bin ich selbst in eurem Bunde nicht der Dritte und euch beiden gleichgestellt? Ödipus. Nur umso schmählicher ist dein Verrat. Kreon. Besinne dich und frage selber dich, wer strebt nach dem, was er bereits besitzt? Wer wirft den Frieden weg und nimmt die Angst? Wer schätzt den Namen höher als die Sache? Bin ich ein töriger Knabe, der vom Glanz der Krone Sinn verblendet nach ihr griffe, die schwere Last auf seine Stirne presste und aus der Hand den Zügel gleiten ließe, mit dem er leicht und sanft regieren kann? Dein Herz regiert ich, und ich war ein König, ein größerer als du selbst, ein glücklicher. Den Namen ließ ich dir, mit ihm die Sorge, den Hass der Bösen und den Neid der Toren, doch jede Huldigung, mit welcher Menschen die Herrschaft ehren, hat auch mich geschmückt. Wohin ich kam, man neigte sich vor mir, ging mir entgegen, jedes Auge lachte und jede Lippe tönte süße Worte. Mir ward der Wunsch vertraut, die scheue Bitte, die von dem Herrscher auf Gewährung hoffte. Mir ward der Dank, wenn du den Wunsch erhört, dir blieb der Unmut, wenn du ihn versagt. Nein, ließen mir die Götter selbst die Wahl und bötest du mir selber deine Krone, ich tauschte nicht mit dir. Ödipus, ach, dass du in langen Jahren noch so wenig mein Herz durchschaut, dass du, der kluge Fürst, das Menschenherz so wenig noch erkannt, zu wähnen, dass Besonnenheit und Torheit so schnell sich eins ins andere wandeln könne. Nein, das Verbrechen, das du Schuld mir gibst, ist meiner Seele fremd. Dein treuster Diener, hab ich den Spruch des Gottes dir berichtet, so wie er klang. Befrage selbst den Gott, und nimmer hab ich mit dem Zeichendeuter Verrat geflogen. Lass den Argwohn nicht dein Herz vergiften, welches meine Stimme so lange kannte. ja, du selber wirst dein Unheil schmieden, wenn dem Bösen du Vertrauen schenkst, den Redlichen verkennst. Wer edle Freunde von sich stößt, der stößt sein eignes Leben, das er liebte, von sich. Den Bösen kann ein Augenblick enthüllen, der Gute wird in Jahren nur erprobt. So nimm mich denn, wie ich in langen Jahren mich dir bewiesen, lass den Augenblick an mir, an dir, nicht zum Verräter werden. Chorführer. Er sprach ein weises Wort, o König, wahrlich, der allzu rasche wird am ersten straucheln. Ödipus. Dem raschen Feinde rasche Gegenwehr, soll ich durch Zaudern die Gelegenheit der Rettung mir entschlüpfen lassen, während in hastiger Eile das Verbrechen reift? Kreon. Wohlan, was willst du? Soll ich aus dem Lande, das mich geboren? Ödipus. Sterben, nicht entfliehen. Kreon. Erst zeige mir das Recht zu deinem Zorne. Ödipus. Gehorchst du nicht? Kreon. Ich seh, du bist nicht weise. Ödipus. Ich bin's für mich. Kreon. Doch sei es auch für mich. Ödipus. Du bist ein Bösewicht. Kreon. Doch wenn du irrst. Ödipus. Du musst gehorchen, dennoch. Kreon. Nicht dem Manne, der sich zum Herrscher nicht mehr fähig zeigt. Ödipus. Ihr hört es, Bürger. Kreon. Ja, ihr hört es, Bürger. Auch mich vernehmen sie, nicht dich allein. Chorführer. Lasst ruhen den Streit, ihr Fürsten, denn es tritt dort Jokaste aus des Hauses Pforten. Jokaste, Ödipus, Kreon, der Chor. Jokaste. O ihr Verblendeten, ist's nicht genug am Fluche, der auf diesem Lande ruht, dass ihr noch neue Qualen euch erschafft? Mein Bruder Kreon, geh in den Palast. Ach, macht nicht großes Leid aus kleinem Fehl. Kreon, o Schwester, dein Gemahl Ödipus hat mir eine schauderhafte Wahl geboten, Verbannung oder Tod. Ödipus, weil ich, o Weib, entdeckte, wie er frech mit schnöder List mir nach dem Leben trachtet. Kreon, ha, der Fluch der Götter soll mich treffen, wenn ich je im Herzen sann, was du mir Schuld gegeben. Jokaste, o bei den Göttern, ich beschwöre dich, Ödipus, Gatte, traue ihm und achte den Schwur, den er getan und mich und alle Bewohner Thebes, die wir Zeugen sind von seiner Redlichkeit. Chor, großer König, klug und weise, höre ihren treuen Rat. Ödipus, so sprich, was soll ich tun? Chor, sieh den Ernst des braven Mannes, höre seinen heiligen Schwur. Ödipus, weißt du, was du verlangest? Chor, ja. Ödipus, so sprich. Chor, heilige Schwüre sollst du scheuen, nicht verklagen den Getreuen. Geh mit ihm nicht ins Gericht, König, und verstoß ihn nicht. Ödipus, Weißt du, was du begehrest? Meinen Tod für seinen, meine Flucht für seine Flucht. Chor. Nimmer, nimmer, bei dem Gotte aller Götter, frechem Spotte, tiefer Schande sei mein Leben, sei mein Alter preisgegeben, sinn ich, was du wähnst im Herzen, doch mit Grauen und mit Schmerzen seh ich, wie das Vaterland untergeht durch diesen Brand, wenn zum Alten neues Leid sich gesellt durch diesen Streit. Ödipus, wohlan, so geh er ungestraft von hinnen, ich aber will von Land und Ehre scheiden, des Volkes Elend bricht mir meinen Mut, nicht seine Klage hat mein Herz gerührt, ich hasse ihn. Kreon, du hassest mich, gar bald verraucht dein Zorn und lässt im Herzen dir Vorwurf zurück und Reue, deinesgleichen lebt selber sich zur Pein, und das mit Recht. Ödipus, befreie mich von deiner Gegenwart. Kreon, ich gehe, ja, verkannt von dir, doch rein von jeder Schuld in aller andern Augen. Kreon geht in den Palast. Jokaste begleitet ihn, kehrt aber an der Türe wieder um. Ödipus, Jokaste, der Chor. Chor, warum zauderst du, o Fürstin, mit ihm in das Haus zu gehen? Jokaste, sagt erst, was hie geschah. Chor, schlimmer Argwohn ist entstanden der, ob grundlos, doch verletzt. Jokaste, Verdacht auf beiden Seiten. Chor, ja. Jokaste, und wie? Chor, ach, genug, genug, den Frieden lass uns wahren, und gemieden sei der Streit, da schon genug dieses Land des Wehes trug. Ödipus, bedenket, edle Männer, was ihr tut, wenn ihr das Herz mir brechet und den Mut. Chor, mehr als einmal, König, habe ich dir schon gesagt, der Gabe des Verstandes ganz beraubet müßt ich sein, wenn ich geglaubet, was die Leidenschaft gesprochen, wenn die Treu ich dir gebrochen. Nein, mit deiner starken Hand hast du einst das Vaterland auf des Glückes Pfad gebracht, jetzt auch zeige deine Macht. Jokaste, Herr, bei den Göttern, sage mir, weshalb du diesen Groll gefasst in deinem Herzen. Ödipus, so wisse, Frau, denn mehr als diese ehre ich dich, was dieser Kreon wider mich ersonnen. Jokaste, sprich, doch ohne Vorurteil. Ödipus, er sagt, des Laios Mörder wäre ich. Jokaste, und will er's selber wissen, oder hat von andern er's gehört? Ödipus, er hat den Seher, den Schändlichen, daher geschickt, er selber behütet seine Zunge. Jokaste, lass das sein und hör auf mich und wisse, nimmer hat ein Sterblicher die Seherkunst besessen, das will ich dir beweisen, nahe liegt's, einst ward dem Laios dieser Seherspruch, nicht von dem Gotte, nur von dessen Priestern, Ihm sei der Tod bestimmt durch einen Sohn, den er mit mir erzeugen würde. Siehe, und Laios starb durch fremder Räuberhand, die ihm an einem Kreuzweg aufgelauert. Der Knabe wurde kaum 3 Tage alt, da fesselte sein Vater ihm die Füße und ließ ihn in die Wildnis werfen. Also hat Phoibos keins von beidem wahrgemacht. Es brachte nicht der Sohn den Vater um, noch starb, wie oft ihm bangte, Laios durch die Hand des Sohns, und dennoch war's nicht anders durch Sehersprüche festgestellt. Drum kümmere dich nicht um solche Reden, was ein Gott enthüllen will, das bringt er leicht ans Licht. Ödipus, bei deinen Reden, Weib, ward mir zumute, ich weiß nicht wie, es bebt das Herz in mir. Jokaste, und welche neue Sorge ängstet dich? Ödipus, auf einem Kreuzweg, sagst du, wurde Laios erschlagen? Hab ich recht gehört? Jokaste, so ist es. Ödipus, und wo begab sich dies? Wie hieß der Ort? Jokaste, im Lande Phokis, wo sich die Straßen scheiden, von denen eine gen Dolia führt, die andere gen Delphoi. Ödipus, wie lange ist es her, dass dies geschah? Jokaste, nur kurze Zeit, bevor als Herrscher du bei uns erschienst. Ödipus, o Zeus, was hast du vor mit mir? Jokaste, wieso, was ängstet dich? Ödipus, noch frage nicht, doch sprich, wie sah er aus, wie alt war damals Laios? Jokaste, ein großer Mann, dem eben erst das Haar zu bleichen anfing, glich er dir beinah. Ödipus, weh mir, es scheint, ich stürzte selber mich in grause, unbewusst getane Flüche. Jokaste, was sagst du? Ha, ich sehe dich und zage. Ödipus, ich fürchte, daß nicht blind der Seher war. Doch weiter, weiter, nur das eine noch. Jokaste, ich bebe, aber frage nur, ich rede. Ödipus, wie reiste Laios? War er nur allein, war er von vielen, wie's dem Fürsten ziemt, begleitet? Jokaste, ihrer 5 im Ganzen waren's, dabei ein Herold, nur ein einziger Wagen, auf welchem Laios. Ödipus, ha, nun ist es klar, wer war's, der diese Botschaft hergebracht? Jokaste, ein Knecht, der einzige, der dem Tod entrann. Ödipus, wo ist er? Ist er noch zugegen? Jokaste, nein, nachdem er heimgekehrt, nachdem er dich als Herrscher sah und Laios Tod, so bat er flehentlich, ich möchte ihm erlauben, von hier zu gehen, damit er draußen fern der Stadt die Herden auf den Triften pflege. Ich ließ ihn gehen, weil er ein treuer Knecht und würdig größerer Gunst als dieser war. Ödipus, doch kann er wieder aufgefunden werden? Jokaste, jawohl, doch warum willst du, dass er komme? Ödipus, ich fürchte für mich selbst, o Frau, Zu viel vernahm ich schon, ich muß ihn sehn, den Knecht. Jokaste. So komm er denn. Doch, Herr, bin ich nicht würdig, daß du mir sagest, was dein Herz beschwert? Ödipus. Nichts sei dir vorenthalten, da soweit ich einmal zweifelnd ging. Wem möcht ich auch mich lieber offenbaren, als wie dir muß ich hindurch durch dieses Schicksal schreiten. Mein Vater Polybos ist Fürst von Korinth, Merope, meine Mutter, aus Doris. Ich galt daheim für einen von den Ersten der Stadt, bis ich begab, was wohl Beachtung verdiente, doch den Eifer nicht, zu dem ich entbrannte. Einst bei einem Mahle sprach ein Gast vom Wein berauscht, ich sei mitnichten ein echter Sohn. Mit Mühe nur bezwang ich meinen Zorn. Am nächsten Tage trat ich vor die Eltern, um sie zu befragen. Sie suchten zu beruhigen mich und nahmen in Strafe jenen, dem das Wort entfahren. Obschon erfreut darüber, ließ mir doch der Vorwurf keine Ruhe in meinem Herzen, und ohne meine Eltern Wissen zog ich gen Pytho, um dort den Gott zu fragen. Und Phoibos gab auf meine Frage zwar mir keine sichere Antwort, aber Grauses und Schreckliches verkündete sein Spruch. Ich müsse meine eigne Mutter freien und ein Geschlecht erzeugen, das ein Fluch der Menschen sei. Ich müsse den ermorden, der mir das Leben dermal einst gegeben. Ich, der ich dies vernommen, miet nun Korinth und schaute nur an den Gestirnen noch zum Lande, wo der grause Seherspruch, das Grässliche zu tun, mir auferlegt. Auf meiner Irrfahrt kam ich an den Ort, wo, wie du sagtest, Laios umgekommen. Du sollst die nackte Wahrheit wissen, Weib. Dort, wo der Weg sich kreuzt, zog ich dahin, als mir ein Herold und ein Mann, der ganz dem glich, den du beschreibst, auf meiner Straße entgegenkamen. Beide ungestüm verdrängen aus dem Wege mich. Ich schlage im Zorne nach dem Wagenlenker. Wie der Greis das sieht, so ziert er mit dem Speere mir nach dem Haupte, doch gewandter treffe ich schnell ihn mit dem Stab in meiner Hand, daß er besinnungslos vom Wagen taumelt, und auch die andern all erschlug ich dann. War dieser Fremde Laios, welcher Mensch lebt in der Welt, den mehr das Schicksal hasst als mich, dann bin ich der, den niemand hegen, den niemand eines Wortes würdigen darf, der von des Hauses Schwelle fortzustoßen, und ich selber habe mich getroffen mit diesem Fluche. Ha, mit diesen Armen, die ihn erschlugen, habe ich geschändet das Bette des Erschlagnen. Ich Verworfner, ich von der Götterfluche ganz Zerschlagner. Wohin entfliehen? Etwa zum Vaterlande, zum Heimatherde, daß zur Gattin ich die Mutter nehme und den Vater morde? Ha, sage, wer, ich sei vom Fluch des Schicksals gezeichnet zum Verbrechen. Er hat recht. Doch nein, o nein, bei aller Göttermacht, ich will den Tag zu solcher Tat nicht schauen. Verschwinden will ich, aus der Menschheit blicken, ehe ich die Schande dieses Fluchs erlebe. Chor. O König, wir erbeben, hoffe noch, bist du den Mann gehört, den du verlangt? Ödipus. Ja, dieser Mann, ich harre sein, auf ihm steht noch die einzige Hoffnung meines Lebens. Jokaste. Was hoffst du von dem Manne? Ödipus. Wisse, wenn er ganz wie du erzählt, was sich begab, so bin ich frei von aller Schuld. Jokaste. Wieso? Ödipus. Du sagtest, dass nicht einer, sondern mehrere und Räuber zwar den König Laios schlugen. Ist dies der Fall, so bin ich nicht der Mörder. Ich war allein, doch wehe, wehe mir, wenn er von einem einzigen Manne spricht. Jokaste. Gewiß, so hat er selbst gesagt, von mehreren und nicht von einem sprach er, und sich selber darf er nicht lügen strafen, auch die Bürger vernahmen's so wie ich. Doch ob er auch jetzt anders spräche, nimmer würde doch der Mord dadurch entschleiert, denn es hat der Gott dem Laios einst vorher verkündigt, er müsse sterben von des Sohnes Hand. Nun hat das Kind, das ich ans Licht gebracht, das Unglückselige, wahrlich jenen nicht erschlagen, weil es selber früher starb, so daß ich künftig auch nicht einen Blick um einen Seherspruch verwenden möchte. Ödipus. Du hast wohl recht, doch sende nach dem Diener und lass ihn rufen, säume nicht. Jokaste. Sogleich gehorch ich dir, wie immer, aber lass indes in den Palast uns gehen. Ödipus und Jokaste kehren in den Palast zurück. Chorgesang. Könnten wir in Wort und Tat jene Reinheit offenbaren, die uns ziemt, wenn wir den Pfad ewiger Gesetze wahren. Sie, die Hocherhabnen, stammen aus des Himmels lichter Sphäre, rein wie heilige Ätherflammen, haften sie nicht an der Schwere erdgeborner Menschlichkeit. Nimmer wiegt Vergessenheit sie in Schlummer, nimmer altet Götterkraft, die sie durchwaltet. Willkür stammt aus Frevelmut, Frevelmut, der frech vermessen und entbrannt in blinder Wut, vorwärts raset Gott vergessen, klimmt empor, bis er herniederschwindelnd stürzet ins Verderben, wo er nie sich heben wieder kann und Glück und Heil erwerben. Lass, o Gott, das Werk gedeihn, das uns Rettung soll verleihn. Heiliger Gott, du Hort der Deinen, lass uns deine Gnade scheinen. Wehe, wer in Wort und Tat übermütig sich bezeigt, wer nicht scheut des Schicksals Rat, noch vor Götterschluss sich neigt. Ihn erfasse sein Verhängnis für sein freches Unterfängnis, weil nach ungerechtem Gute seine Hand er ausgestreckt, weil mit tollem Übermute er das Heiligtum befleckt. Sünder finden nimmer Heil, sie ereilt der Götterpfeil. Wäre solches Tun zu preisen, würd ich Göttern eher erweisen. Nimmer soll man wieder mich bei Delphois Altare sehn, nicht gen Abä möchte ich, noch gen Olympia gehn, bis ich schaue voller Klarheit dieses Rätsels innre Wahrheit. Du, o Zeus, bist du allmächtig, wie wir rühmen, lasse hier uns erkennen das, was nächtig unsern Blicken klar vor dir. Siehe, sprach man denn nicht schon Laios Götterworte Hohn? Ha, Apollons Ehren bleichen und die Götter, sie entweichen.